Kundgabe 2738. Empfangen durch Bertha Dudde am 14.05.1943. Tröstender Zuspruch. Bringet mir euren Willen entgegen, auf dass ich euch mit meiner Liebe umfangen kann. Ich will euch helfen in jeder Not, so ihr nur fest an mich glaubt und mir durch euren Glauben eure Zugehörigkeit zu mir beweiset. Denn den meinen bin ich ein steter Helfer. Den meinen bin ich immer nahe. Sie sind meine Kinder, die ich nicht in der Not lasse. Ihr werdet euren Glauben oft beweisen müssen. Es wird euch die Welt hart bedrängen und euch schwach machen wollen. Doch dann rufet mich an. Blicket vertrauensvoll zu mir auf. Und meine Liebe wird euch beistehen und euch stärken. Solange ihr mit mir verbunden bleibt, solange euer Herz zu mir flüchtet, seid ihr nicht einsam und verlassen, denn ich bin ständig in eurer Nähe, weil ihr durch euren Willen euch als meine Kinder fühlt, weil ihr mich als euren Vater anerkennt und mir dadurch auch das Recht gebt, wie ein Vater euch zu umsorgen und zu beschützen. Euer Wille, mir anzugehören, macht euch zu meinen Kindern, nach denen auch ich verlange, weil ihr ein Teil seid von mir und dies erkannt habt. Und darum fürchtet euch nicht, wenn die Welt euch bedrängt, und seid nicht mutlos und verzagt, denn niemand kann euch einen Schaden zufügen an Leib oder Seele, es sei denn, ich lasse Ersteres zu. Dann aber ist es mein Wille, weil es für eure Seele von Vorteil ist. Ihr braucht euch niemals zu bangen, denn ich sorge für euch. Und was ich über euch kommen lasse, ist gut für euch. Und meine Kraft steht euch ständig zur Verfügung, die euch alles ertragen lässt. Denn um eures Mitmenschen willen müsstet ihr Proben eures Glaubens ablegen. Ihr müsstet ihnen beweisen, dass eure Zuversicht und euer Glaube nicht wankend werde, trotz der Anstürme und Anfechtungen durch die Welt. Für meinen Namen müsstet ihr eintreten vor der Welt. Und das könnt ihr nur, wenn ihr fest daran glaubt, dass ich immer bei euch bin, dass ich euch nicht in der Not allein lasse und dass meine Liebe euch behütet, selbst wenn es den Anschein hat, als behalte die Welt die Oberhand. Je tiefer euer Glaube ist, desto stärker werdet ihr sein und desto größeren Widerstand könnt ihr der Welt entgegensetzen. Und die Stärke eures Glaubens bannt jede Gefahr. Ihr vermöget alles, so ihr tief und unerschütterlich glaubet, dass euch meine Kraft durchflutet und dass es für die göttliche Kraft keinen Widerstand gibt. Und so kann euch die Welt wohl drohen, aber besiegen kann sie euch nicht, weil ich mit euch bin und weil mich niemand besiegen kann. Ich bin mit euch, die ihr mein sein wollt. Ich weiß um euren Willen und um eure Liebe, die mir gilt. Und was ist verständlicher, als dass auch ich euch meine Liebe entgegenbringe und euch in meine Obhut nehme? Darum fürchtet euch nicht, sondern vertraut auf meine Liebe, die euch erfasst hat und euch nimmermehr fallen lässt. Amen.